Rammstein. Ihr seht die Kreuze auf dem Kissen. Ihr meint, euch darf die Unschuld küssen. Ihr glaubt, zu töten wäre schwer. Rammstein!